Erster Jahwe sprach zu Jeremia. Er sagte ihm, Zweiter, steh auf und geh zum Haus des Töpfers. Dort werde ich dir meine Worte zeigen. Dritter, ich ging zum Haus des Töpfers. Ich sah ihn an der Töpferscheibe arbeiten. Vierter, das Gefäß, das er machte, war nicht gut. Dann machte er ein anderes Gefäß daraus. Er machte es, wie er es wollte. Fünfter, dann sprach Jahwe wieder zu mir. Er sagte, Sechster, kann ich nicht mit euch machen, was ich will, ihr Leute von Israel? Das sagt Jahwe. Ihr seid wie Ton in meiner Hand. Ihr seid wie der Ton in der Hand des Töpfers. Siebter, manchmal sage ich einem Volk oder einem Land, ich werde euch zerstören. Achter, aber wenn dieses Volk seine schlechten Taten lässt, dann ändere ich meinen Plan. Ich werde ihnen das Unglück nicht bringen. Neunter, manchmal verspreche ich einem Volk oder einem Land, ich werde euch aufbauen und euch helfen. Zehnter, aber wenn dieses Volk dann Böses tut und mir nicht gehorcht, dann ändere ich meinen Plan. Ich werde ihnen das Gute nicht geben. Elfter, jetzt sprich zu den Leuten von Juda und Jerusalem. Jahwe sagt, ich plane Unglück für euch. Jeder soll seinen bösen Weg verlassen. Tut gute Dinge und lebt gut. Zwölfter, aber sie werden sagen, das ist umsonst. Wir wollen unseren eigenen Gedanken folgen. Jeder von uns will tun, was er selbst für richtig hält. Dreizehnter, darum sagt Jahwe, fragt andere Völker. Hat jemand so etwas gehört? Israel hat etwas Schreckliches getan. Vierzehnter, verschwindet der Schnee vom Berg Libanon? Versiegen die kalten Wasser, die von dort kommen? Fünfzehnter, aber mein Volk hat mich vergessen. Sie opfern anderen Göttern. Sie sind vom richtigen Weg abgekommen. Sie folgen alten, falschen Wegen. Sechzehnter, so wird ihr Land schrecklich sein. Jeder, der vorbeigeht, wird sich erschrecken. Er wird den Kopf schütteln und pfeifen. Siebzehnter, ich werde sie vor ihren Feinden zerstreuen, wie der Ostwind Staub zerstreut. Ich werde ihnen nicht helfen, wenn sie Unglück haben. Achtzehnter, dann sagten die Leute, kommt, wir wollen Jeremia schaden. Die Priester haben immer Weisheit. Die Weisen haben immer Rat. Die Propheten haben immer Botschaften. Wir wollen ihn mit Worten angreifen. Wir werden nicht auf seine Worte hören. Neunzehnter, Jahwe, höre auf mich. Höre, was meine Feinde sagen. Zwanzigster, soll ich Böses bekommen, obwohl ich Gutes getan habe. Sie haben eine Grube für mich gegraben. Ich habe für sie gebetet. Ich wollte, dass dein Zorn von ihnen weggeht. 21. Darum gib ihre Söhne dem Hunger. Gib sie dem Schwert. Ihre Frauen sollen keine Kinder haben und Witwen werden. Ihre Männer sollen durch Krankheit sterben. Ihre jungen Männer sollen im Kampf getötet werden. 22. Mann soll Schreie aus ihren Häusern hören. Du sollst plötzlich Räuber zu ihnen schicken. Sie haben eine Grube gegraben, um mich zu fangen. Sie haben heimlich Schlingen für meine Füße gelegt. 23. Jahwe, du kennst ihre bösen Pläne gegen mich. Vergib ihnen ihre Schuld nicht. Lösche ihre Sünde nicht aus. Sie sollen vor dir fallen. Wenn dein Zorn kommt, handle gegen sie.